Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Korinther 1, Tag 14. Hallo, hallo und nochmals hallo. Gracie und Reinhard sind zurück und nehmen ein paar weitere Andachten auf. Einige wollten diesem Mann nachfolgen, andere dem anderen und einige sagten, ich gehöre nur zu Jesus. Warum konfrontierte Paulus diese Haltung so heftig? Weil, wenn du Jesus aus dem Zentrum der Gemeinde weglässt, bricht die Gemeinde zusammen. Wenn du Jesus aus dem Zentrum deines Lebens wegnimmst, wird dein Leben zusammenbrechen. Nichts wird gut funktionieren, wenn du Jesus aus dem Zentrum entfernst. Schau, was Paulus danach sagte. Das finde ich sehr schön. Vers 13. Ich frage euch aber, ist Christus in Gruppen aufgeteilt? Ist das nicht unglaublich? Jedes Mal, wenn wir innerhalb des Leibes Christi Gruppen bilden, zerteilen wir Jesus Christus. Warum spalten wir Jesus Christus? Das ist ganz einfach. Die Gemeinde ist der Leib. Wenn du den Leib in verschiedene Teile zerlegst, die in unterschiedliche Richtungen gehen, zerteilst du Jesus, der der Leib ist. Denn wenn Jesus das Haupt des Leibes ist, bedeutet das, dass er ein Teil des Leibes ist. Er ist eins mit dem Leib. Du kannst nicht sagen, dass Jesus das Haupt ist und wir der Leib, in dem Sinne, dass du diese beiden voneinander trennst. 1. Korinther 12 lehrt uns, dass sogar das Haupt den Leib braucht. Was bedeutet das? Das heißt, dass Jesus und der Leib eins sind, sie sind unzertrennlich. Viele Christen trennen Jesus vom Leib. Wenn wir davon reden, dass er das Haupt ist und wir der Leib, reden wir von einer Position, nicht von einer Trennung. Viele denken, wenn er das Haupt ist, hat er sein eigenes Leben und wir haben unser eigenes Leben. Nein! Schneide den Kopf vom Leib ab und sieh, wie viel Leben übrig bleibt. Es gibt kein Leben mehr. Das ist es, was du verstehen musst. In dem Moment, in dem sie versuchten, diese Trennungen zu machen, haben sie Christus geteilt. Das ist völlig absurd. Deshalb sagte Paulus, wurde Christus geteilt? Aber schau mal, was er danach sagt. Bin ich für euch am Kreuz gestorben? Ich finde, das ist so stark. Natürlich weiß jeder, dass Paulus nicht am Kreuz gestorben ist, er lebte noch, er schrieb diesen Brief. Warum hat er das so drastisch ausgedrückt? Weil er die Korinther wachrütteln und ihnen klar machen wollte, dass in dem Moment, wo man sich in der Gemeinde so verhält, dass man verschiedene Leiter oder andere Menschen zu denjenigen macht, denen man nachfolgt, anstatt Jesus zu folgen, es so ist, als würde man den Leib Jesu in verschiedene Teile zerteilen und jemand anders zu seinem Retter machen. Das ist der Geist des Antichristen. Deshalb hat Paulus ihn bekämpft. Er zeigte ihnen, hört zu, ich bin nicht für euch am Kreuz gestorben. Warum legt ihr also den Fokus auf mich? Schau, was er im nächsten Satz sagt. Habt ihr bei eurer Taufe geschworen, Paulus zu folgen? Ich meine, das ist wirklich verrückt. Habt ihr geschworen, Paulus zu folgen? Weißt du was? Weil die meisten Christen gar nicht verstehen, was die Taufe bedeutet, verstehen sie den Satz nicht. Aber in ihrer Kultur haben sie das verstanden. Wenn du die Kultur nicht verstehst, wirst du nicht verstehen, was Paulus gesagt hat. Schau, als Jesus sagte, tauft auf meinen Namen, hat er nie gesagt, geht auf die Menschen und fügt dann hinzu, ich taufe euch auf den Namen Jesus. Er hat nicht gesagt, Fügt einfach diesen Satz hinzu und sagt am Ende, ich taufe dich auf den Namen Jesus Christus. Das hat er nicht gemeint. In dem Moment, in dem man sagt, ich taufe dich auf den Namen Jesus, macht der Getaufte ein Versprechen. Ein Versprechen, das wie ein Gelübde ist. So wie Paulus es hier gesagt hat. Er sagte, habt ihr geschworen, mir zu folgen? Das ist es, was er sagt. Natürlich ist das auch für sie völlig absurd. Warum ist das absurd? Weil in dieser Kultur jeder wusste, dass du demjenigen, der dich auf den Namen einer bestimmten Person tauft, versprichst, der Person zu folgen, auf deren Namen du getauft wirst. Und Paulus taufte sie auf den Namen Jesus, nicht auf seinen eigenen Namen. In dem Moment, in dem Paulus oder irgendjemand sie taufte und sie auf den Namen Jesus taufte, gelobten diese Menschen nur noch Jesus zu folgen. Hier aber taten sie es nicht. Einige folgten Paulus, einige folgten Petrus, einige Apollos. Also sagte Paulus, alles ist falsch. Es ist sehr gefährlich, wir müssen das in Ordnung bringen. Deshalb war er auch so energisch. Wem folgst du? Folgst du Jesus und Jesus und nur Jesus? Oder folgst du einem großen Prediger? Tu das nicht. Folge nur Jesus. Wir sehen uns morgen.